Nun ist es natürlich in der Tat richtig, dass unreife und instabile Persönlichkeiten, dass Suchtpersönlichkeiten dazu neigen, mehr von einer Sache zu konsumieren, als für sie gut ist. In einem System des Wohlstands haben die Menschen mehr Geld zur Verfügung, auch für Dinge, die nicht gut für sie sind. Das gilt für die oben genannten Produkte ganz besonders. Diese Neigung entspringt einer gewissen kurzfristigen, man könnte auch sagen kurzsichtigen Nutzenfunktion des betreffenden Individuums. Es stellt seine Bedürfnisbefriedigung im Hier und Jetzt über sein langfristiges, wirtschaftliches oder sogar gesundheitliches Wohlergehen. Dass Menschen in einer freien Marktwirtschaft diesem Bedürfnis nachgehen können, ist ohne Zweifel richtig. In dem Vorwurf des Konsumterrors gegen die Marktwirtschaft stecken jedoch gleich zwei große Irrtümer. Erstens, der Irrtum, sich selbst zum Maß aller Dinge zu machen. Niemand hat das Recht, einem anderen vorzuschreiben, durch welche Art Leben er seinen Nutzen und sein Wohlergehen maximieren will. Unser subjektives »Das würde ich nicht tun« ist kein Maßstab für andere. Ein konsumorientierter Mensch könnte mit der gleichen, ebenso wenig nachvollziehbaren Berechtigung einem pflichtbewussten, sparsamen Zeitgenossen vorwerfen, ein freudloses und tristes Leben zu führen, dem er sich nie unterwerfen wollen würde. Wenn wir damit anfangen, unsere eigene Nutzenfunktion zum Maß aller Dinge zu machen, dem andere sich zu unterwerfen haben, dann endet das in einer Verbotskultur, die die Hälfte des Weges zu einer Tyrannei schon morgens um 8 zurückgelegt hat. Zweitens, der Irrtum, dass die Marktwirtschaft die Konsumneigung mehr fördert als die staatliche Planwirtschaft. Es stellt sich nämlich die Frage, ob die Konsumneigung, gerade auch die kurzfristige Bedürfnisbefriedigung, zulasten des langfristigen Wohlergehens eher in einer freien Marktwirtschaft erblüht oder ob es nicht andere, marktfremde Einflüsse und Anreize sind, die dem beklagten Konsumterror Vorschub leisten. Und das ist es, was wir bei genauer Betrachtung des Phänomens auch sehen. Ich will mich im Folgenden auf die Darlegung konzentrieren, welcher Art und Natur diese Einflüsse sind. Es ist nicht schwer zu erkennen, dass ein übertriebener, in gewisser Weise der planerischen Vernunft des Individuums widersprechender Konsum im Sinne einer kurzfristigen Bedürfnisbefriedigung zulasten des langfristigen Wohlergehens Ausdruck einer Zeitpräferenz ist. Konsum heute wird als attraktiver, nutzbringender wahrgenommen als Konsum morgen, in 30 Jahren oder gar erst für die nächste Generation. Dennoch wird niemand in Abrede stellen, dass auch künftiger Konsum, selbst für die nächste Generation, für viele Menschen ein erstrebenswertes Ziel darstellt. Niemand möchte im Alter arm sein und die wenigsten sind ihren Kindern, so sie welche haben, gegenüber gleichgültig im Hinblick auf ihr Wohlergehen, auch nach dem eigenen Ableben. Es gibt also in unserer Bedürfnisstruktur starke Elemente, die uns dazu führen, heute auf Konsum zu verzichten, damit wir auch morgen noch etwas zur Verfügung haben. Dieses Bedürfnis ist die Wurzel eines Verhaltens mit dem Namen Sparen. Das Sparen ermöglicht es uns, Konsumwünsche in die Zukunft zu verschieben. Wenn eine Gruppe von Menschen spart, dann kann das damit verfügbar gemachte Kapital zwei unterschiedlichen Zwecken zugeführt werden. Andere Menschen können es als Kredit aufnehmen, um damit entweder zu konsumieren oder zu investieren. Im ersten Fall ist ihre Nutzenfunktion derart, dass sie bereit sind, etwas dafür zu bezahlen, dass sie künftigen Konsum auf das Heute vorziehen können. Dieses Etwas nennt man den Zins.